egal ob Kurdistan, Palästina oder anderes wo, Solidarität für alle Befreiungskämpfe. Wir fordern die Beendung der staatlichen Apartheid Israel. Der israelische Staat kann seine Apartheid mit keiner Farbe reinwaschen, egal ob weiß oder pink. Wir als Lesben, Schwulen, Queers, Trans und Interpersonen sagen, Befreiungskampf funktioniert nicht alleine und vereinzelt. Lass uns organisieren und zusammenkämpfen gegen Diskriminierung, Rassismus, Kolonialismus, Kapitalismus und alle Formen von Unterdrückung. Wir unterstützen den radikalen Widerstand und Kampf der Palästinenserinnen, was Intifada einschließt. Wie wir als queere Wagenplatz in der Gesellschaft radikale Widerstand gegen Repression und unsere aktuelle Räumungsbedrohung leisten müssen. Palästina, Kurdistan, Intifada, Sarhadan, Viva Palestine!